ist ein Lied über Auge, denn Auge ist bei uns der Chef. Dies geht über Sandy und Tobi, denn beide spielen die Songs aus dem FF. Ist auch ein Lied über Mirko, denn Mirko kennt die besten Licks. Und dies ist ein Lied über Bebo, denn Bebo spielt die geilsten Sticks. Dies ist ein Lied über die Partisanen, denn mit den Partisanen möchte ich mein Leben planen. Dies ist ein Lied über die Partisanen, denn mit den Partisanen möchte ich mein Leben planen. Dies ist ein Lied über Vulko, denn Vulko ist unser Homepage-Gott. Und dies ist ein Lied über Groupies, denn wir danken für den Support. Und dies ist ein Lied über Tosef, denn Tosef lebt in seiner eigenen Welt. Und dies ist auch ein Lied über Geralt, denn Geralt hat das meiste Geld. Dies ist ein Lied über die Partisanen, denn mit den Partisanen möchte ich mein Leben planen. Keyboard ersetzt die Band.